Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas schickte den Arbeitern und Funktionären der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk, des Vereinigten Stahlwerkes Solima, des Pyongyanger Kabelwerk 326 und des Vereinigten Jugendchemiewerkes Namhung, die im 200-Tage-Kampf der Treue große Leistungen vollbringen, Gratulationsschreiben. Die Veranstaltungen zur Übermittlung der Gratulationsschreiben fanden am 14. September statt. Daran nahmen Teil Park Bong-soo, Choi Ryong-hye, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Belegschaften. In den Gratulationsschreiben schätzte das Setka der Partei der Arbeit Koreas die glühende patriotische Treue, Ergebenheit und die Heldentaten der Arbeiter und Funktionäre der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-soo, des Vereinigten Stahlwerkes Solima, des Pyongyanger Kabelwerkes 326 und des Vereinigten Jugendchemiewerkes Namhung hoch, die durch die energische Entfaltung des 200-Tage-Kampfes der Treue den Geist des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas zuverlässig verteidigen. Auf den Veranstaltungen gab es Reden und wurden dann die Beschlüsse angenommen. Das ZK der PDAK richtete ferner an die Bauern und Funktionäre des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebs Chunsam im Kreis Anbion, die nach der Forderung der eigenschöpferischen Ackerbaumethode den Ackerbau wissenschaftlich betrieben und im 200-Tage-Kampf der Treue große Erfolge erzielen, ein Gratulationsschreiben, das am 13. September vor Ort übermittelt wurde.